Schon wieder ist ein Monat vorüber, die Tage werden grauer und trüber, die Hoffnung schmilzt wie die Pole. Du verschwendest deine Zeit und spielst Konsole. Mal wieder knallen die Raketen, nur eine von Milliarden Fäden. So dumm wie du warst, bist du geblieben. Erfahrungen wirst du wieder verschieben. Du träumst immer weiter, du träumst immer weiter, du träumst immer weiter vom Fliegen. Du träumst immer weiter, du träumst immer weiter, du träumst immer weiter vom Fliegen. Du träumst immer weiter, du träumst immer weiter, du träumst immer weiter vom Fliegen, vom Fliegen. Dein Tagebuch, ein Fragment über Zeit, hinter der man rennt, weil man weiß, dass man sie nicht nutzt und jeden Vorsatz beschmutzt. Revolutionen gehen unter, von jedem Trip kommt man runter. Dein Ego schwimmt mit der Welle, dein Körper bleibt an Ort und Stelle. Du träumst immer weiter, du träumst immer weiter, du träumst immer weiter vom Fliegen.